Mit richtig schönem Wetter. Und so heute Morgen, als ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, habe ich gedacht, ist ja schon komisch. Ich habe gar nicht das Thema Palmsonntag, weil der Herr mir schon ganz lange ein anderes Thema aufs Herz gelegt hat. Und ich glaube, das ist brandaktuell. Ich habe das gerade noch gemerkt. Der Stefan hat die Lesung vorgelesen aus der Elberfelder Bibel 1905. Weil die Dreier gibt es, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht. Also vielleicht vertue ich mich. Und wir hatten ja vor 2 Wochen das Seminar mit Matthias und er hat gesagt, die Elberfelder 1905 ist am dichtesten am Urtext. Und habe ich gedacht, da hat der Stefan bestimmt extra die da rausgenommen. Und ist mir so rausgerutscht, als er gesagt hat, 1903, 5. Und das hat Stefan gemerkt. Ich habe gemerkt, das hat ihn beeinflusst. Und so sind es manchmal kleine Worte, die einen beeinflussen. Und die auf der anderen Seite bei mir oder bei euch einfach so rauskommen, manchmal unbeabsichtigt. Und das hat auch ganz viel mit Ermutigung oder Entmutigung zu tun. Und auch wenn der Gottesdienst vielleicht ganz anders ist wie ein ganz normaler Palmsonntag-Gottesdienst, mal gucken, ob das geht. Ich glaube, ja, da habe ich drauf gedrückt, das ist gut. Möchte ich vorher beten und dann steigen wir ein. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns hier in deinem Namen versammeln dürfen, dass wir hier uns mit deinem Wort beschäftigen können, dass wir uns mit den Eigenschaften von dir ja nicht nur beschäftigen, sondern dass wir sie aufnehmen wollen, dass wir das nachahmen wollen, dass wir so werden wollen wie du und dass du uns immer mehr veränderst. Ich danke dir, dass das so ist und dass du das in der Hand hast. Denn das garantiert das Gelingen. Nimm uns jetzt in die Hand, ja, und gib, dass für jeden etwas dabei ist. Dankeschön. Amen. Kennt ihr das auch? Ihr habt euch für irgendeine Sache engagiert. Wart so mit ganzem Herzen dabei. Habt da ganz viel Zeit, viel Geld vielleicht auch in Kraft investiert. Und dann wird das nicht so angenommen, wie ihr das wolltet. Und du bekommst auch kein Feedback. Oder wenn du Feedback bekommst, dann meistens über die Sachen, die nicht ganz so gut gelaufen sind. Kennt ihr das? Ich habe ein großes Event zu Hause gehabt, da waren über 50 Leute und dann sind Dinge, die müssen vorbereitet werden. Da wird die Scheune bei mir aufgeräumt, da wird der Rasen gemäht, Bierzeltgarnituren aufgestellt, Tische fürs Buffet. Claudia macht alles, was mit Versorgung, mit dem Essen zu tun hat, mit dem Trinken zu tun hat. Und ich habe auch mal einen riesen Fallschirm gekauft und eine riesen Beschattung gebaut. Das hat nicht nur Zeit und Geld, das hat auch ganz viel Kraft gekostet und einen ganzen Tag. Und wenn das dann soweit ist, dann kommt einer vorbei und sagt so, meinst du nicht, du hast ein bisschen viel Aufwand betrieben? Das ermutigt. Nee, gar nicht. Wenn ich ehrlich bin, ist mir das sogar hier in der Gemeinde passiert bei der Gottesdienstvorbereitung. Ich war nicht auf einer Bibelschule und ich muss mich da schon sehr mit beschäftigen. Das kostet viel Zeit, das kostet viel Energie. Und ja, man versucht das so gut zu machen, wie es geht, was einem der Herr gibt. Und dann kommt jemand nach dem Gottesdienst zu mir und sagt, aber in 8. Thessalonicher, ich glaube, den gibt es nicht, ne? 5 steht das und das. Und ich denke, okay, hast nicht richtig recherchiert oder da kommen Selbstzweifel. Das motiviert nicht. Ich war schon mal so weit zu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mir das antun soll. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Kleine Worte, die vielleicht unüberlegt ausgesprochen die Macht haben, eine ganze Menge kaputt zu machen. Das waren jetzt nur 2 exemplarische Beispiele. Da gibt es aber ganz viel von. Worte oder Dinge passieren, weil sie nicht wertschätzen, was wir da investiert haben, was derjenige investiert hat. Weil man nicht im Blick hat, welche Anstrengung dahinter steht. Und diese unüberlegten Worte können viel, viel kaputt machen. Entmutigen oder weiteres verhindern. Es gibt Leute, die schauen einfach auf negative Sachen. Die sehen immer genau das, was nicht funktioniert. Aber wenn dann Kritik angebracht wird, dann hat das meistens mit einer negativen Stimmung zu tun. Es gibt aber auch Lebensumstände, die uns runterziehen wollen, in denen wir nicht Hochzeiten feiern, sondern wo wir ganz unten durch müssen. Und das bleibt uns Christen auch nicht erspart. Menschen, die an Gott glauben, die kommen auch in Glaubensprüfungen, die kommen auch in Ehekrisen, die kommen auch in gesundheitliche Herausforderungen, ja, Nöte und Sorgen, vielleicht auch finanzielle Engpässe. Und wenn man nicht aufpasst, dann kann einen das zutiefst entmutigen. Die Folge davon ist meist Hoffnungslosigkeit oder Antriebslosigkeit. Bevor ich irgendwas mache, mache ich dann besser gar nichts mehr. Dann geht wenigstens nichts schief. Man ist ein Stück weit wie gelähmt. Entmutigung kann sich über uns legen wie eine Decke, die uns einfach die Luft zum Atmen raubt. Das ist eine Erfahrung, die man persönlich machen kann, wenn man so keine Hoffnung mehr hat für die eigene Ehe, wenn man keine Hoffnung mehr hat für die Kinder oder was mit meinem Leben, mit meiner Zukunft, mit meiner Gesundheit wird. Und viele kennen das, dass Sorgen entmutigen. Das will sich so auf uns legen. Das kann auch einer Gemeinde passieren. Dass man so den Eindruck hat, da bewegt sich nicht mehr viel. Da wird vielleicht nicht mehr inbrünstig gebetet. Oder wenn gebetet wird, dann denkt man, da passiert sowieso nichts. Manchmal habe ich den Eindruck, passiert das sogar bei uns. Dass wir Dinge lieber selber in die Hand nehmen, recherchieren, bevor wir beten. Oder du hast vielleicht gebetet und Gott hat das Gebet nicht erhört. Oder ich sag mal besser, noch nicht erhört. Und dann ist man entmutigt und betet mitunter gar nicht mehr. Darum heute der Gottesdienst, der so ein bisschen den Gegenpol darstellen soll. Der deutlich machen soll, es geht auch anders. Ich habe ein Zitat von einem Bibellehrer gefunden, das beschreibt eigentlich sehr gut, was passiert, wenn wir Entmutigung freien Lauf lassen. Der sagt, Entmutigung, das ist die Visitenkarte des Teufels, die er uns hinterlässt, wenn er uns einen Besuch abgestattet hat. Entmutigung, das ist die Visitenkarte des Teufels, die er uns hinterlässt, wenn er uns einen Besuch abgestattet hat. Hast du die Karte dabei heute Morgen? Willst du die Hoffnung aufgeben? Kommst du hier in den Gottesdienst und erwartest vielleicht gar nicht, dass Gott jetzt wirkt, hier im Augenblick? Ich sage euch, Entmutigung kommt immer vom Teufel, immer. Nie von Gott. Gott ist anders. Gott ist der Gott der guten Worte. Worte, die Hoffnung geben, Hoffnung schaffen. Gott ist ein Gott, der auch in der dunkelsten Stunde deines Lebens Worte des Lebens zu dir spricht. Der dir Hoffnung gibt. Mit dem du überleben kannst, mit dem du dunkle Zeiten durchstehen kannst. Entmutigung kommt nicht von Gott. Wenn du entmutigt bist, dann streck dich aus und schau, was Gott für dich hat. Vielleicht sind es gerade heute die Zeugnisse von euch, so die kleinen Dinge, die euch ermutigen. Das ist jedenfalls mein Gebet gewesen. Mut tut gut. Ich habe das Bild gefunden mit den Stiften und ich finde das eigentlich sehr schön. Alle unterschiedlich farbenfroh, alle unterschiedlich. Aber unterschiedlich, wie wir auch sind, aber auf ein Ziel gerichtet. Auf eine Mitte. Vielleicht auch auf eine Erfahrung hier im Gottesdienst. Jedenfalls auf einem gemeinsamen Weg im Glauben. Und das tut gut. Wir sind dazu berufen, einander gut zu tun. Wir sind dazu berufen, einander zu ermutigen. Das ist die Aufgabe von Gemeinde. Das ist Aufgabe von den Heiligen. Und das sind wir. Im Hebräer steht, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermutigt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Ermutigt euch gegenseitig. Über 100 Mal taucht der Gedanke in der Bibel auf. Der Gedanke, dass wir einander ermutigen sollen. Und das Wort Parakaleo, wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr ins Griechische seit dem Seminar, bedeutet, was es da bedeutet, komme ich vielleicht gleich noch zu. Ich mag aber gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, weil ich möchte euch auch gleich ein bisschen Zeit geben, eure Zeugnisse hier vielleicht darzubringen. Jetzt geht es nämlich erstmal um euch. Ihr erinnert euch vielleicht an die Hausaufgabe. Das Bild, was wir vorhin gesehen haben, hatte ich als kleine Karte ausgegeben, dass ihr mal drauf achtet, wo Gott euch ermutigt im Alltag. Wo Gott euch Menschen über den Weg schickt, die euch vielleicht ermutigen. Oder euch einen Impuls gibt, jemand anders zu ermutigen. Ich denke, wir werden gleich schon ganz praktisch sehen, wie Gott auch hier im Alltag wirkt. Und ich hoffe, dass es uns einfach auf den Weg bringt, der Entmutigung den Kampf anzusagen. Dass es uns so ein Stück weit den Blick Gottes frei macht. Ich bin auch selbst ermutigt, dass es Menschen gibt, die sich hier zu der Gemeinde bekennen, dass Menschen dazukommen, dass Menschen sich in den Dienst stellen, sich Gott zur Verfügung stellen. Ich bin ermutigt, dass die Grundlage hier stimmt in der Gemeinde. Dass wir die Bibel als Gottes Wort ansehen, das ist ja draußen gar nicht so überall üblich. Dass wir uns danach richten, dass die heilsentscheidenden Fragen eigentlich geklärt sind. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber das ist... Da kann man drüber diskutieren. Die wichtigen Fragen, denke ich, sind geklärt und das ist eine super Grundlage. Ich bin ermutigt, dass sich der Detlef bereit erklärt, hier auch in einem Dienst mitzumachen. Ich habe ihn die Woche besucht und wir werden versuchen, also wir haben im Kopf, sage ich mal, so einen Gebetsdienst hier einzurichten, wissen noch nicht genau wie, freuen uns, wenn Leute dazukommen wollen. Wir sind jetzt schon zwei, das ist doch schön. Und wir werden gucken, was sich da entwickelt. Aber das macht mir Mut. Weil ich denke, wir müssen das tun, was wir verstehen, wenn wir die Bibel lesen. Dennoch reden wir zu oft übereinander, anstatt direkt miteinander zu beten. Paulus schreibt hier, und das Wort sollten wir uns ins Herz schreiben, lasst uns aufeinander achten, wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Ich denke, das wollen wir tun. Und jetzt wagen wir mal einfach zu erzählen, was Jesus in uns bewegt hat. Ich glaube, dass wir diesen Erfahrungsaustausch ein bisschen brauchen. dass wir erfahren müssen, was hat mein Nächster, was hat mein Bruder, was hat meine Schwester so im Alltag erlebt, um auch so Erlebnisse oder so Aha-Erlebnisse im Kopf zu haben. So, ach, guck mal, so kann man Gott auch erleben. Weil es sind ganz verschiedene Dinge. Ich werde jetzt hier das Mikrofon hinstellen, dann werden wir noch testen, dass es funktioniert. Und dann ist das Mikrofon offen und dann habt ihr einfach Gelegenheit, das hier zu sagen, was Gott euch aufs Herz gelegt hat. Ich mag euch nur bitten, versucht das mal so in ein paar Sätze zu fassen, dass es so 2-3 Minuten nicht übersteigt, sonst wird es ziemlich lang. Könnt schon mal so innerlich überlegen, ich brauche jetzt noch 10 Sekunden, bis ich das Mikro hier habe. Geht. Sehr schön. Ist offen. Ist offen? Hallo. Einen schönen guten Morgen von mir. Wolfgang hat das Privileg, keine Bibelschule besucht zu haben. Finde ich toll. Bin ja schon eine Weile, seit 2006, Christ. Und in den anderen Gemeinden, wo ich war, da ging es auch immer um Berufung. Und also wir haben viele Trainings gemacht, Jüngerschaftstraining, dann dicke Bücher gewälzt über Berufung und Zettel ausgefüllt. Und die ganze Sache wurde verkopft und blockierte mich. Ich dachte mal, ich bin noch nicht so weit, wo ist meine Berufung? Und darum hast du den Vorteil, du bist nicht verkopft, du machst es aus dem Herzen raus. Und vor ein paar Wochen predigte hier einer, wir sollen schauen, was ist unsere Berufung. Dann habe ich geschaut in mich rein. Ihr wisst ja, ich bin im Dezember 2015 hier in die Heide gekommen und habe in Berlin zuletzt im Hospiz gearbeitet, auch ehrenamtlich im Hospiz. Und es lag mir irgendwie auf dem Herzen, das hier auch zu machen in irgendeiner Form. Und habe das aber immer vor mich hingeschoben. Und nach dieser Predigt habe ich dann in der Hospizgruppe Schneverding angerufen und dann ganz kurzfristig einen Termin bekommen und wurde in die Gruppe aufgenommen. Und als wir hier das Bibelseminar hatten, kam ich nach Hause, war ein Anruf. Da hatte ich also vorher gebetet, weil nichts passierte. Müssen sich doch mal brauchen, dachte ich dann für mich. Dann war ein Anruf auf dem AB, ja, Detlef, ich habe da eine Begleitung für dich. Und da habe ich dann montags angefangen. Letzten Montag ist er verstorben. Habe jetzt schon wieder eine neue Begleitung und das ist meine Berufung. Und in diesen Begleitungen, das sind Leute, die sind kirchengeschädigt, oft. Oh, weil ich habe ein Vorgespräch mit denen, unterhalte mich da so, nach einer Stunde rücke ich dann damit raus, ich bin Christ. Und ach, oh, Christ. Und sage ich, habt ihr was dagegen, wenn ich mit dem Vater bete? Die letzte Dame sagte dann, wenn ich nicht mitbeten muss. Aber sie lassen es zu und das ist das Tolle. Und das Wort Entmutigung, das solltet ihr aus eurem Wortschatz streichen. Wir sind immer ermutigt und ich brauche selber eine Ermutigung, die bekomme ich vom Wort, um andere zu ermutigen. Und wenn ihr euch bewusst macht, was ihr gut könnt, ob das nur Fliesenlegen ist oder so wie ich Krankenpflege, egal was, ihr bekommt immer einen Dank dafür. Und wenn ihr euch nicht selber auf die Schulter klopft, auch was bin ich für ein Toller, sondern sagt, ja, dank Gott, weil er hat mir die Gabe gegeben. So war das auch bei der Begleitung, die gestorben ist. Auch toll, dass du hier bist. Sag ich, dank Gott, der Heilige Geist hat mich zu euch geschickt. Das war nicht ich, der da gekommen ist. Und ich habe jetzt noch ein tolles Verhältnis. Ich besuche die Leute regelmäßig und da wächst was. Wenn ihr Mut habt, wenn ihr ermutigt seid, dann könnt ihr andere Leute ermutigen. Und egal, was sie für ein Leben geführt haben, das ist sowas von egal. Man muss da nicht vorsortieren, ach, das war ein Säufer oder der hat seine Familie geschlagen, da brauche ich gar nicht mitkommen. Nee, der Heilige Geist schickt euch, der sagt euch, was ihr machen solltet. Jetzt muss ich meine Brille aufsetzen. Und ich habe auch ein Kalenderblatt, da war jetzt am 7. Das fand ich so passend dazu, wie Jesus am Kreuz ist. Und der Mitgekreuzigte, das war ja nur ein böser Bube, sonst würde er da nicht hängen. Und er sprach zu Jesus, gedenke meiner Herr, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das hat mir nochmal klar gemacht, nochmal deutlich gemacht. Egal wie das Leben vorher war, ihr könnt den Leuten in den letzten Minuten, könnt ihr ihnen noch Gott nahe bringen. Könnt ihr noch was sagen. Und dazu ermutige ich euch, dass ihr da nicht zögerlich seid und dass er den Leuten immer sagt, dank Gott dafür, dass er mich zu euch geschickt hat. Dank Gott, dass ich das so gut machen konnte. Nicht mir. Ich kann nichts dafür, dass ich das gut machen kann. Ist doch schön, wenn erst der Mann anfängt und dann eine Frau folgt. Ist das gut so? Ja. Ja, ich war letzte Woche bei einer älteren Frau, 96 wird sie dieses Jahr. Die musste jetzt ertragen, dass vor kurzem ihr Sohn verstarb. Früher hatte sie dann ihren Mann verloren, dann den anderen Sohn. Ja, und nun sagt sie, ich habe doch alles vorher schon so geregelt, dass mein Sohn eigentlich doch der Erbe sein sollte. Und jetzt stehe ich davor und ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Aus der Kirche braucht mir keiner kommen. Und wie ich eben schon hörte, so dieses gegen Kirche, gegen alles, was so ein bisschen religiös oder gläubig ist. Ja, und nun bin ich da. Ich hatte sie schon vor vielen Jahren kennengelernt und sporadisch immer mal besucht. Und jetzt habe ich gesagt, weißt du, ich bin zur Beerdigung deines Sohnes nicht gekommen, aber ich habe dir versprochen, ich wollte kommen und darf ich morgen kommen? Das passt jetzt ganz gut. Ja, du kannst jederzeit kommen. Naja, habe ich gedacht, so ganz spontan und schnell fährst beim Schlachter vorbei, bringst eine Suppe mit, also eine schöne Gulaschsuppe und ein paar Brötchen dazu. Und ich komme dahin und sie sagt, ah, oh, Uta, wie schön, dass du da bist. Ist doch eine Ermutigung schon mal. Schön, dass du da bist. Oh, habe ich gedacht, Herr, führe du mich jetzt diese Zeit, die wir hier verbringen. Ich sage, ich habe eine Suppe mitgebracht. Ich hatte dir ja gesagt, mach gar nichts, bereite nichts vor. Ja, sagt sie, ich bin auch so von der Gefühlswelt hin und her. Jetzt wollen sie mich sogar schon abschieben, wollen mich also ins Pflegeheim bringen und wollen das Haus schon an und dies und jenes und so weiter. Und ich will das alles gar nicht. Ich will hier wohnen bleiben, solange ich kann. Und ich will auch so meinen Lebensabend hier verbringen. Was meinst du denn? Die einen sagen, gib's dem Löwenherz, der Hospizgruppe da, gib's dem irgendeinem karitativen Verband und so. Ich bin doch wirklich die Einzige, die noch alle Verwandten überlebt hat. Was meinst du denn? Oh, sag ich, lass mich da bitte mit in Ruhe. Ich habe ja selbst ein Haus und muss ja selber sehen, wie ich weiterkomme. Aber weißt du, lass uns erstmal nachher die Suppe essen. Ich bin ja noch ein bisschen da. Ich habe auch noch ein bisschen Kuchen mitgebracht. Und diese Zeit, die wir jetzt zusammen hier verbringen, die wollen wir ganz in Ruhe verbringen. Aber es dauerte gar nicht lange. Da kam eine etwas 80-jährige Frau auch noch dazu. Ich wollte nur mal gucken, wie es dir geht. Ach, sagt sie, reicht die Suppe noch? Kann die nicht mitessen? Ich sage, na klar, reicht die. Und wenn nicht, dann gießen wir ein bisschen Wasser hinzu. Mach doch nichts. Plötzlich saßen wir zu dritt am Tisch. Dann guckt sie mich an. Ich gucke sie an. Ja, würdest du beten? Oh, habe ich gedacht, welche Chance. Dann haben wir zu dritt am Tisch gesessen, haben gebetet. Und es hat also wirklich so eine himmlische Atmosphäre dann stattgefunden. Es war wunderschön. Die alte Frau, die so vorher so entmutigt war, die hat plötzlich gespürt, die will nichts von mir, sondern sie bringt mir irgendwie Freude, Essen, sonst was ins Haus. Und sie trägt jetzt ein Stück mit mir. Und was ganz toll war, ich hatte letztes Wochenende, am Samstag waren wir in Krelingen, einige auch aus dieser Gemeinde, und dann gibt es da ja auch immer so schöne Traktate. Und dann konnte ich dieser 80-Jährigen und dieser fast 96-Jährigen Traktat noch da lassen, ihnen noch frohe Ostern wünschen. Und wir haben noch über verschiedene Dinge gesprochen. Also es ist uns überhaupt nicht langweilig geworden in diesen 3 Stunden. Und als ich dann ging, dann sagte sie, du musst aber unbedingt bald wiederkommen. Ich sage, ja, ich weiß noch nicht so genau, ich will dir nichts versprechen, aber okay, auf meinem inneren Terminkalender, da kann ich dich ja mal mit eintragen. Und dann hat sie wirklich hinterher so gesagt, also ich brauche auch Leute, die einfach nur mal da sind. Aber du hast mir auch gezeigt, du lebst auch nicht nur Kirche, so sagt sie, sondern du lebst das auch, was du glaubst. Und ich denke, wenn wir mit unseren Kanten und Ecken und so auch dahin kommen, aber so dieses identisch sein und dann sagen, Mensch, du, ich ermutige dich und du hast mich jetzt ermutigt, dass ich wiederkommen darf. Und wir legen jetzt mal das alles so in Gottes Hand und auch mit dem Haus und so. Ja, so viel Zeit habe ich ja auch nicht mehr. Ich muss ja nun bald daran und das Testament nun wieder ändern und so weiter. Ja, ich habe einfach diese Ermutigung nochmal ausgesprochen. Ich bete für dich, wenn du magst. Und sie sagte, auch gerne. Du kannst mich anrufen. Ja, mache ich mir auch. Oder wir rufen uns gegenseitig mal an. Aber das zu erleben, dass man einer so, ja, eigentlich hoffnungslosen Frau dann auch noch Mut zusprechen kann, das kann man nicht von sich aus machen. Da wird man geführt, gelenkt, geleitet. Aber dass man es dann tut, das liegt an einem selber. Und so würde ich das einfach sagen, weitermachen. Danke. Ich wollte ganz kurz hier was sagen, was schon einige von unserer Gemeinde hier wissen. Also meine Tante, die ist im Heim hier in Schneferdingen und die wird dieses Jahr 86 Jahre alt. Und die ist vor 2 Wochen operiert worden auf Krebs. Und ich bin sehr dagegen gewesen, dass sie sie operieren, weil ärztlich gesehen hatte sie keine Chancen zu überleben. Und ich wollte einfach nicht, dass sie nach dem OP vielleicht noch im Koma liegt oder nach Schlaganfall oder wie auch immer. Ich wollte einfach nicht, dass sie leiden muss. Die stand unter Druck, also von den Pflegekräften auch, aber auch von den Ärzten, dass irgendetwas unternehmen werden musste. Und die hat sich dann für die OP entschieden. Und dann, ja, ich habe einfach das so angenommen, aber glücklich war ich darüber nicht. Ich habe aber sehr viel gebetet für sie, schon über längere Zeit, also nicht nur jetzt die letzte. Und habe ich einfach alles in Gottes Hand abgegeben und habe ich gewartet. Und die OP ist gelaufen und ich habe angerufen. Erstmal war sie noch nicht so weit, weil sie am späten Nachmittag operieren werden sollte. Und am Abend habe ich angerufen, 10 Minuten nach 19 Uhr. Und Viertel vor 19 Uhr ist sie aus der Narkose wach geworden. Das wusste ich aber nicht, das hat sich alles so ergeben. Ich wollte nur einfach fragen, ob es schon fertig ist. Und dann sagt sie, die Schwester auf der Station, ich gebe sie ans Telefon. Oh, also bevor ich reagieren konnte, da hat sie schon den Hörer in der Hand und sagt zu mir, hallo Theresa. Und also in dem Moment wusste ich, dass die OP gut laufen musste, wenn sie schon nicht nach ganzer Stunde einfach wach ist und mich einfach mit Vornamen angesprochen hatte. Dann wusste ich, dass es eigentlich nichts Schlimmes passieren konnte. Und das hat mir wirklich sehr großen Mut gemacht. Und ich habe auch gelernt, dass alles, also auch neu gelernt, dass alles in Gottes Hand liegt und eigentlich lohnt sich nicht, gegen irgendeine Sache zu wehren, weil wir haben keinen Einfluss drauf. Und ich möchte auch dadurch, was ich jetzt erzählt habe, das als ein Zeugnis einfach sagen, wie wunderbar unser Gott ist, dass er Gespräche und Gebete vor allem erhört. Und ich freue mich, weil sie kein gläubiger Mensch ist. Und ich habe die Chance bekommen noch und sie auch. Vielleicht schafft sie das einfach auch, bevor sie sterben muss, einfach Jesus aufzunehmen. Das wäre mein Wunsch. Und wir gucken, wie das weiterläuft. Auf jeden Fall, nach der OP kann sie sprechen, kann sie laufen. Es ist nichts geändert, einfach nur, dass der Krebs einfach operiert worden ist. Aber hat sich eigentlich nichts geändert zu Besen. Es ist alles so, wie es vorher war. Und da möchte ich nochmal Danke zu Gott sagen. Zunächst möchte ich erstmal bitten, Herr Jesus, hab herzlich Dank, dass du uns die Gelegenheit schenkst, von dir zu zeugen. Und nun leg mir doch bitte auch die Worte in den Mund, die ich weiter sagen soll. Amen. So, Wolfgang hat ja gesagt, wir sollen ein Wort der Ermutigung sagen oder beitragen. Und mir ist aus der letzten Bibelstunde oder Bibel- und Gebetsstunde, die wir hatten, eine viel Ermutigung zuteil geworden. Und das ist aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, auch der Vers 1, die Begrüßung. Und wie Paulus den Timotheus hier begrüßt. Er stellt sich vor als Apostel Christi Jesu und auf Befehl Gottes, unseres Retters. Ich möchte dazu etwas sagen. Warum sagt er nicht Jesus Christus, sondern Christus Jesus? Der Unterschied besteht darin, Jesus Christus war der Name hier auf Erden. Und Christus Jesus ist sein Name im Himmel, nachdem er das Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha für uns alle vollbracht hat. Und wo er zur Rechten Gottes ist, da ist er jetzt der Christus. Das ist jetzt sein Titel. Ich lese nochmal den Vers. Ja. Auch auf Befehl Gottes, unseres Retters. Wenn wir jetzt so uns vorstellen, wir werden vor das Angesicht Gottes treten, dann kann uns manchmal auch so ein bisschen Beklemmung zuteil werden oder ums Herz werden. Da wurde mir eben wichtig, dass es heißt, Gott ist unser Retter. Nicht unser Richter hier in dem Moment, sondern er ist unser Retter. Und Christus Jesus, unsere Hoffnung. Wenn Christus Jesus nicht sein Leben für uns hingegeben hätte, hätten wir gar keine Hoffnung. Dann wären wir immer noch verloren. Ich lese mal noch ein bisschen weiter. Timotheus, meinem echten Kind im Glauben. Und was sagt er jetzt? Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn wir das alles haben, sind wir da nicht ganz reich. Mir wurde halt wichtig, also wir denken, wenn wir uns schwach fühlen, dann brauchen wir Kraft und beten um Kraft. Das wird aber in der Bibel nicht bestätigt. In der Bibel wird uns gesagt, dass wir Gnade brauchen. Wir sehen, dass in der Begrüßung der meisten Briefe immer gesagt wird, also so werden die Gemeinden gegrüßt, Gnade und Friede von Gott dem Vater, nicht Kraft. Kraft brauchen wir, wenn es um göttliche Offenbarungen geht. Jetzt noch das andere, die Barmherzigkeit, die wurde mir ganz wichtig. Wenn ich jetzt weiß, um den Weg Gottes und ich versage trotzdem, obwohl ich das weiß, da hat mich das sehr getröstet, dass Gott barmherzig ist. Dass er uns jetzt nicht sagt, ja, jetzt ist erstmal zu Ende. Ne? Gott ist barmherzig, auch beim Versagen. Wir dürfen mit allen Versagen auch wieder zu Gott kommen und dürfen das bekennen und es wird uns vergeben und wir haben wieder Frieden mit Gott und es trennt uns nichts von Gott. Ich glaube, meine 5 Minuten oder 3 Minuten sind zu Ende, ne? Also ich werde doch was das sagen. Also Barmherzigkeit, jetzt eben Friede von Gott, dem Vater. Wenn wir Frieden mit Gott haben, dann brauchen wir keine Todesangst zu haben. Dann können wir unserem Sterben ruhig entgegenblicken. Und ich denke, wenn wir das haben, Frieden mit Gott und keine Sterbensangst, dann sind wir auch schon sehr reiche Menschen. Das haben nicht alle. Es haben nur gläubige Menschen. Und dann heißt es von Christus Jesus, unserem Herrn, da sehen wir wieder den Erhöhten, Christus Jesus, der zu Rechten des Vaters sitzt und dem jetzt eigentlich alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben ist. Aber er ist dann auch, wenn es heißt unser Herr, dann will er auch über unser Leben bestimmen. Und ich denke, es ist gut, wenn es unser Gebetsanliegen ist, dass er die Zeit, die er uns noch schenkt, auch unser Herr ist und dass wir, soweit wir es erkannt haben, ihm eben auch gehorchen. Ja, vielen Dank. Ich wollte eigentlich nur noch mal ganz kurz sagen, auch noch mal auf die Zeit angesprochen, dass wir ja Zeit haben für stille Zeit und dass wir es lernen, auf Jesus, auf den Heiligen Geist zu hören, auf Jesus zu hören. Also, dass wir diese Stimme, die, ich habe das schon mal auch in der Einleitung gesagt, dass wir wirklich sensibel werden auf das Reden Gottes, dass wir, wenn sich ein Gedanke festsetzt bei uns, bei mir ist es so, dass wenn sich ein Gedanke festsetzt und immer wieder kommt, dann ist es oft ja der Heilige Geist, der zu mir spricht, Jesus zu mir spricht, irgendwas zu machen. Also dass man nicht immer diese Gedanken wegdrängt, naja, hier möchte ich jetzt nicht später, sondern dass man das lernt, der Heilige Geist tritt in den eigenen Gedanken auf. Man denkt was, und also das kommt nicht extern reden, sondern das sind die eigenen Gedanken. Das eigene Denken ist dann Reden vom Heiligen Geist, wenn das immer wieder kommt. Bei mir ist das so, dass ihr da sensibel werdet in der stillen Zeit, dass man einfach auch Ruhe hat und auch Gott reden lassen kann. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Moin. Ja, ich glaube, die meisten, die kennen mich nicht. Ich bin heute mal ein Gast, aber es hat mich jetzt sehr angesprochen hier, dieser offene Altar, und wollte einfach mal ganz kurz so einen kleinen Input von mir geben. Ich habe letztes Jahr im Januar mein Studium abgebrochen. Das lief alles ziemlich bescheiden, sage ich mal. Meine schulische Leistung vorher war aber allerdings sehr gut. Es ist mir immer alles zugeflogen, es lief alles super, und bin zu der Zeit viel in die Kirche gegangen. Habe mich auch in der Jugendarbeit probiert, ein bisschen zu engagieren. Irgendwann habe ich gesagt, du, das ist alles meine Leistung. Es läuft auch mit mir selber. Den da oben brauche ich nicht. Ging ein bisschen nach hinten los. Ja, und dann stehe ich da am Ende. Die Noten lassen ein bisschen nach. Ich denke, warum ist das so? Es hat mich persönlich ziemlich fertig gemacht dann auch. Und dann muss man irgendwann den Schritt treffen, den Schritt wagen, Studium abzubrechen. Und die enttäuschten Eltern, Großeltern. Und das war ziemlich hart. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, wie kommt das? Was hat sich geändert? Weil es ist von meinem Leben her alles gleich geblieben. Bis auf, dass ich gesagt habe, ich schaffe das ohne Gott. Und ja, dann diese Erfahrung zu machen, erstmal durch Gespräche, auch wieder mit anderen Christen. Ich habe zwar diesen Schritt gemacht und es tat wirklich weh, aber ich kann zurückkommen und einfach wieder sagen, hey Gott, es tut mir leid, das ist was Blödes, was ich machen kann. Und das war für mich schon mal eine sehr gute Ermutigung. Und dann habe ich angefangen, wieder drüber nachzudenken, habe mir in Osnabrück, wo ich herkomme, eine Gemeinde gesucht. Beim zweiten Gottesdienst treffe ich meinen Matheprofessor. Also, ein Studiengang, 180 Leute, ich treffe diesen Matheprofessor in der Kirche und der sieht mich, Herr Groß, wo waren Sie bei der Prüfung? Ich habe Sie nicht gesehen. Ich wusste, der meinte, der hätte nicht mich. der hat mich echt erkannt und ich habe gesagt, ich habe das Studium abgebrochen. Das lief nicht mehr. Und er hat mir einen neuen Job besorgt. Der hat mir echt Hoffnung gegeben und hat gesagt, das macht alles nichts. Machen Sie weiter hier. Und hat mir wirklich eine Adresse gegeben. Ich habe einen neuen Job, ich habe einen super Job. Habe ihn noch öfter in der Gemeinde wieder getroffen und das ist ein Hammer gewesen. Also das ein Erlebnis, dass ich umkehren kann, ich komme zurück, ich bitte um Vergebung und es passiert, es geht weiter und es fruchtet einfach. Ja, und jetzt in der Gemeinde, da sind viele junge Leute und die haben alle einen sowas von starken Glauben. Das sind Leute, die gehen durch die Welt und erzählen von Gott und der Welt und ich sitze da so und seit einem Jahr bin ich jetzt auch am Beten und die Hoffnung steigt auch und es alles aber in der Entwicklung. Ja, und ich jetzt an dem Punkt, im Moment bin ich so, was muss ich jetzt machen, um ein besserer Christ zu werden, ein besserer Mensch und arbeite viel damit, was mache ich falsch, was muss ich ändern und da fängt man sich an zu drehen und tausend Fragen und man sucht nach Antworten und man weiß nicht so ganz, man sieht die anderen, möchte auch irgendwie so wie die sein und woher haben die diese Kraft, woher haben die diesen Glauben? Und ich musste jetzt gerade, sitze ich da hin und habe da jetzt die letzten Tage nicht mehr drüber nachgedacht. Und ich setze mich da hin und Robert setzt sich neben mich und ohne dass wir jetzt über sowas gesprochen haben, sagt er, du musst in der Bibel lesen. Ja, er wusste das nicht, dass ich über sowas nachdenke. Und er sagt, du musst in der Bibel lesen. Und da möchte ich einfach sagen, dass aus nichts kommt sowas und ermutigt wieder und dann kommen wieder Fragen und es wird wieder was Neues kommen, was uns ermutigt. Und Gott ist immer da und immer erneuert wird unser Mut und den brauchen wir auch immer wieder frisch. Und das wollte ich einfach sagen, das hatte ich die letzten Jahre jetzt so erlebt, dass sowas von steil nach oben gegangen und da kann man immer wieder mit Mut neu drangehen und immer wieder um neuen Mut hoffen einfach. Ich glaube, da wäre noch viel zu sagen und auch viel Potenzial. Wir sollten das eigentlich viel öfter machen. Vielleicht müssen wir auch eine kleine Eieruhr hier aufstellen, damit man ungefähr weiß, wann die 3 Minuten vorbei sind. Matthias, dir möchte ich noch sagen, du musst dich gar nicht so sehr anstrengen. Da hat der Robert recht, lese in der Bibel, dann wirst du lesen. Du darfst zu Gott kommen, so wie du bist und er nimmt dich an. Und der hat einen Weg mit dir, der hat einen Weg mit jedem Einzelnen hier. Und das ist so wichtig, das zu erkennen und sich einfach da auch in seine Hand fallen zu lassen. Ich habe uns noch 2 Worte mitgebracht. Jetzt müssen wir uns aber echt sputen. Aus Philipper 2, nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus Jesus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten. Und dieses Trösten steckt auch in dem Wort ermutigen drin. Parakaleo hatte ich ja schon gesagt, finden wir an 104 Stellen in der Bibel und das ist unterschiedlich übersetzt. Das wird an ganz vielen Stellen mit ermutigen übersetzt, aber es wird auch, und das wird euch vielleicht ein bisschen erstaunen, mit ermahnen übersetzt. Oder auch mit trösten. Wir finden auch Stellen, wo steht, zur Seite stehen, aufbauen, ermuntern. Auch anfragen und bitten kann es bedeuten. Also ich denke schon eine große Herausforderung für Bibelübersetzer, das an den richtigen Stellen auch so zu übersetzen. Aber es ist durchaus mal interessant und legitim, an der Stelle, wo ermutigen steht, ermahnen einzusetzen und umgekehrt. Wenn ich mir Römer 12, Vers 1 anschaue, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr mit Leib und Leben als Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Dann könnte man auch lesen, ermutige ich euch auch, euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges Opfer zur Verfügung zu stellen. Ihr merkt, das Wort drückt ganz viel aus. Es hat eine Vielfalt. Und Ermahnung ist nichts Negatives. Ermahnung ist was anderes wie Kritik. Das dürfen wir unterscheiden. Also Ermahnung kann durchaus was Positives sein, wenn Bruder und Schwester zu dir hinkommen und sagt, hör mal, lass das mal besser sein, weil so und so, dann ist das positiv. Ermahnen im Hintergrund der Ermutigung und des Trostes, das heißt auch, dass einer an meine Seite tritt. Para, also wer aus dem Medizinischen kommt, der weiß, wenn eine Infusion para läuft, dann läuft die nicht richtig, dann läuft die daneben. Ja? Para heißt an meiner Seite nebenan. Und wir stehen als Ermutiger neben einem Menschen, an der Seite eines Menschen. Wir stehen als Trostspender an der Seite eines Menschen. Und das sind immer zwei. Und das geschieht in der Liebe Gottes. Und das richtet auf und das schafft Perspektive. Und im Grunde ist Gott der größte Ermutiger in unserem Leben. Und er wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Also wenn wir ihm Raum geben, wohnt er in uns. Die Bibel nennt den Heiligen Geist übrigens Parakletos. Und das steht in einem direkten Zusammenhang. Das heißt Tröster, Helfer, Beistand, Fürsprecher. Wir finden ihn praktisch als Person, die für uns eintritt. Der Parakletos. Gott dient uns im Grunde und wir sollen dem Nächsten dienen. Das sagt Paulus ja hier in dem Vers. Und das soll uns wichtig sein. Paulus setzt das mehr oder weniger voraus. Auch wenn er es hier als Frage formuliert, aber das macht Gemeinde ja aus. Dass wir füreinander da sind. Dass man nicht nur auf sich sieht, sondern auf den anderen. Dass man bemüht ist, ihn zu ermutigen, ihn nach vorne zu bringen, ihn zu unterstützen. Und wenn das so ist, schreibt er, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Die Buntstifte hier, die zeigen im Grunde auf eine Mitte. Mut tut gut. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Dass wir entschlossen zusammenhalten, in der Liebe Gottes begegnen und auf das gleiche Ziel ausgerichtet sind. Ihr Lieben, Gemeinde ist viel mehr, als dass wir sonntags morgens hier für anderthalb Stunden hier einen Stuhl besetzen. Wir besitzen vielleicht auch, vielleicht hast du Geld dafür gegeben. Es geht nicht um Stuhlbesetzer. Es geht darum, dass wir Gemeinde richtig verstehen und das leben, was Gott uns hier ans Herz gelegt hat. Wir sind eine Gemeinschaft von Leuten, die gemeinsam unterwegs sind und wir sollten einander ermutigen, aufbauen, unterstützen, wertschätzen und das in den Vordergrund setzen. Detlef hat gesagt, wir sollten Entmutigung aus unserem Wortschatz streichen. Das unterstreiche ich nochmal. Raus damit. Lasst auf das Positive schauen, was wir haben. Wir sind auf ein Ziel ausgerichtet, weil Jesus unser Herr ist und uns verbindet. Und das alles soll eigentlich schon in der Ehe passieren, die kleinste Gemeinschaft, in der Familie, in der Gemeinde. Und da soll Gemeinde im Grunde auch Vorbild sein, damit Leute das erkennen, damit Leute das sehen. Und das wird man nicht übersehen. Euch übersieht man nicht, wenn ihr Zeugnis gebt. Das hat Auswirkungen. Das ist Gottes Wirken. Einander Lasten tragen, helfen. Und das geht auf vielfältige Weise. Wir haben schon einiges gehört. Und ob das ist, ob du Geld spendest irgendwo hin und wenn du das Geld dafür machst, dann tu es. Oder wenn du jemanden unterstützen kannst beim Umzug, dann geh hin und dann helf ihm. Oder wenn du einfach mal nur Zeit hast zuzuhören, weil einer dein Ohr braucht, der braucht wahrscheinlich mehr dein Herz, dann tu es. Dazu sind wir herausgerufen. Oh ja, Alex, mach einfach mal weiter. Eine. Genau, der letzte Vers: Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es jetzt schon tut. Und hier steht wieder eigentlich genau das Gleiche, und das ist halt so oft in der Bibel auch beschrieben, und deswegen denke ich, ist das wichtig, wichtig, wichtig. Ich finde es sehr auferbauend, dass Gott uns das so klar macht. Aber was ich sagen möchte, ist, wenn du darfst auch sagen, wenn es dir nicht gut geht. Dass du deine Bedürftigkeit einfach zum Ausdruck bringst. Dass du so offen bist. Auch das sollte Gemeinde sein. Ein Ort, wo man sagen kann, ich brauche euch. Vielleicht sitzt du hier mit deiner Bedürftigkeit, die gar nicht so an die Öffentlichkeit soll, und weiß nicht so richtig wohin. Mit einer Frage, mit einem Sorgen, dann ermutige ich dich, sprich mit dem Bruder oder der Schwester deines Vertrauens und bete mit ihm. Betet miteinander, lass dir ein Wort zusprechen. Wir haben einen Vater im Himmel, der möchte, dass es uns gut geht, der gerne gibt und der gerne ermutigt. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass du hier entmutigt rausgehst, er möchte, dass du hier ermutigt rausgehst. Lass es nicht zu, dass du diese Visitenkarte vom Teufel wieder mitnimmst. Leg sie ans Kreuz. Das Kreuz ist das Zeichen des Sieges. Du kannst dir Jesus geben. Wenn du jetzt Ermutigung, Trost, Gebet brauchst, dann möchte ich hier einfach noch, jetzt haben wir schon so viel anders im Gottesdienst gemacht, noch ein bisschen was anders machen. Ich möchte uns Möglichkeit geben, dann auch miteinander zu beten. Das heißt, ich werde den Gottesdienst jetzt hier beschließen. Ich werde ein Gebet sprechen, ich spreche den Segen. Dann ist der Gottesdienst offiziell aus. Dann singen wir noch ein Schlusslied. Und während des Schlussliedes könnt ihr euch überlegen, diejenigen, die bereit sind, mit jemandem zu beten, die bitte ich einfach, hier nach vorne zu kommen oder sich nach hinten hinzustellen. Von mir schon während des Liedes oder nach dem Lied. Daran könnt ihr erkennen, wer bereit ist, mit jemandem zu beten. Und die, die Gebet in Anspruch nehmen wollen, gehen dann danach dahin. Und die anderen, die können schon rausgehen, eine Tasse Kaffee trinken. Dass wir den Raum einfach so noch nutzen. Einfach noch ein bisschen Begegnung haben und Gott wirken lassen. Ich mag euch ermutigen, das in Anspruch zu nehmen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, danke. Danke für deine Liebe. Vater, danke, dass du dich immer wieder um uns kümmerst. Dass du alles geregelt hast. Dass du uns ermutigst, immer wieder, durch die kleinen Dinge im Alltag auch. Und immer wieder natürlich durch dein Wort. Danke, dass wir das dort nachlesen können, dass das sicher ist, dass das, wir haben gelernt, dass das ja nahezu wörtlich überliefert ist, und wir haben sehr gute Übersetzungen. Danke, dass wir das einfach so erfahren dürfen. Ich bitte dich, hilf du uns, ermutiger zu werden, um unseren Nächsten wieder aufzurichten, um ihn zu trösten. Mach uns fähig, mit ihm Lasten zu tragen, ihm wirklich was abzunehmen. Dein Wort wird uns verändern. Und so werden wir, ja, wir werden ein lesbarer Brief deiner Liebe. Und ja, die Welt wird erkennen, welche Handschrift dort steht. Das ist deine Handschrift. Und ich bitte dich, dass du auch den Menschen schenkst, die sich vielleicht nicht trauen, dass sie einfach auch sagen, ich benötige Hilfe. Ich brauche dich, ich brauche euch. Und rüste die aus, die sich zur Verfügung stellen, für jemanden einzutreten, für jemanden zu beten, jemanden zu unterstützen. Schenke ihnen Kraft und lohne einfach diese Zeit, diese Mühe, diesen Invest. Jesus, lass uns jetzt dich erleben. Werde du wirksam und begegne uns hier im Miteinander, in den Gebeten, in den Gesprächen. In allem, was jetzt noch folgt.